Bis heute Mittag gab es nach Angaben des Berliner Robert-Koch-Instituts 111 bestätigte Fälle von sogenannter Schweinegrippe in Deutschland. Fast die Hälfte der bekannten Fälle sind an der japanischen Schule in Düsseldorf zu verzeichnen, wo bis gestern Abend 46 Kinder und Eltern erkrankten. Die Testergebnisse von 350 weiteren Proben, die vorsorglich genommen wurden, stehen noch aus. Als größerer Grippeherd wurde ferner das erzbischöfliche Irmgardis-Gymnasium in Köln identifiziert, an dem es bis gestern 8 Fälle gab. An der Schweinegrippe erkrankt ist auch ein 36-jähriger Bundeswehroffizier, der sich vermutlich auf einer Ausbildungsreise in den USA mit dem Virus infiziert hatte, wie die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg mitteilte. Trotz der Warnung der Weltgesundheitsorganisation WHO vor einer Grippe-Pandemie reagieren Bundesregierung und Gesundheitsexperten aber noch recht gelassen auf die jüngsten Entwicklungen. Klaus Vater, der Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums. Insgesamt ist die Situation durchaus mit Sorge zu betrachten, aber in der Bundesrepublik ist sie beherrscht und zur Panik besteht kein Anlass. Zugleich warnte der Präsident des dem Gesundheitsministerium unterstellten Berliner Robert-Koch-Instituts, Professor Jörg Hacker, jedoch davor, die Schweinegrippe auf die leichte Schulter zu nehmen, nur weil daran in Deutschland bisher niemand gestorben sei. Die Weltgesundheitsorganisation hat das ja auch gesagt, dass die Verläufe moderat sind. Auch in Deutschland hatten wir mehr oder weniger milde Verläufe meistens. Aber wenn die Fallzahlen zunehmen, dann müssen wir auch damit rechnen, dass es auch gelegentlich schwere Verläufe geben kann. In den USA haben wir das auch gesehen, dass es so sein kann. Insofern dürfen wir das Virus nicht unterschätzen. Die große Frage in Deutschland lautet nun, ob es zum Ausbruch einer zweiten Welle der Schweinegrippe, die für den Beginn des Winters erwartet wird, ein maßgeschneiderter Impfstoff gegen das AH1N1-Virus zur Verfügung steht. Nach den Worten von Gesundheitsministerin Schmidt wollen die zuständigen EU-Minister im Juli über eine Produktion in größerem Umfang entscheiden. Ministeriumssprecher Vater teilte ergänzend mit: Es gibt einen erklecklichen und auch ausreichenden Vorrat an antiviral wirkenden Mitteln. Und nach dem, was wir wissen, ist die Saatgutproduktion, um einen eigenen Impfstoff gegen die neue Grippe zu erzeugen, auf einem guten Weg, sodass im Juli mit einer Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation zu rechnen ist. Das Schweizer Pharmaunternehmen Novartis hat nach eigenen Angaben bereits einen Impfstoff gegen das AH1N1-Virus hergestellt, der dank eines neuartigen Produktionsverfahrens bis zum Herbst marktreif sein könnte. Novartis hatte Ende Mai vom US-Gesundheitsministerium umgerechnet rund 200 Millionen Euro für die rasche Entwicklung des Impfstoffs erhalten. Die Bundesländer haben nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums mit Novartis und mit dem Pharmakonzern GlaxoSmithKline bereits Vorverträge geschlossen, um den Impfstoff bei Bedarf zügig erhalten zu können.